Sagen, wenn es losgeht. Also wenn jetzt So, ich das mich bereit machen soll. Alter. Was willst Ich dachte, du? das erste Mal das Headset hier ran hat. Ja, stimmt.